zugeschnallt. 50.000 Rutschen sind bis auf die Wanzen. 50.000 Wälzen sich dreht schlaflos nimmermehr. Denn alles, was verträgt man, und es schreit, man leben kann, und es schreit, die gehen in die Schweiz.